Namo Bensho Sukhya Muni Pho. Namo Bensho Sukhya Muni Pho. Namo Bensho Sukhya Muni Pho. Namo Bensho Sukhya Muni Pho. Namo Bensho Sukhya Muni Pho. Namo Bensho Sukhya Muni Pho. So, Abend sprechen wir über Theorie und morgens über Praxis. Und jetzt allmählich verbinden wir Theorie mit Praxis. Im Abend haben wir gelernt über die vier Objekte der Meditation. Und wir haben gelernt, dass Meditation ein Prozess ist, in dem man die vier Objekte der Meditation allmählich absorbiert. Wenn man dann Meister von Meditation wird, wird man dann Meister von den vier Objekten. Jetzt erinnern Sie sich, was war der erste Objekt? Savikalpa Pratibimba. Was heißt Savikalpa Pratibimba? Reflexives Bild mit Unterscheidung. Und wir haben gelernt, dass es sich um Vipassana-Objekt handelt. Ein Shamatha-Objekt heißt Nirvikalpa Pratibimba. Das reflexive Bild ohne Unterscheidung. Und jetzt, was üben Sie für Meditation? Reflexives Bild mit oder ohne Unterscheidung? Ohne Unterscheidung. Shamatha. Was bedeutet das? Dass man sich widmet demselben Bild in Vergangenheit, jetzt und auch man setzt vor die Meditation auf demselben Bild. Dann, was geschieht? Wir haben schon gesagt, der Geist bleibt bei demselben Objekt. Und indem der Geist entwickelt die Fähigkeit, bei demselben Objekt zu bleiben, das Objekt der Meditation, jetzt haben wir erklärt, die Meditation über Atmen, Anapanasati, Achtsamkeit, Atmen, Einatmen und Ausatmen, indem der Geist bleibt bei demselben Objekt, wird das Objekt verfeinert zusammen mit Empfindung von dem Objekt und mit dem Geist, das das Objekt betrachtet, haben wir erklärt. Also die Meditation, die man Anapanasati nennt, ist dann Prozess von Verfeinerung von Objekt. Das geschieht gleichzeitig mit Verfeinerung von Empfindung von dem Objekt und von dem Geist, das das Objekt betrachtet. Ja, haben wir erklärt. Jetzt die Besonderheit von der Erklärung der Meditation in der Yogacara-Tradition ist, dass und das muss man immer sehr klar verstehen, dass alle Objekte der Meditation sind Objekte von was? Von Geistesbewusstsein, mentales Bewusstsein. Die Objekte von den fünf Sinnen sind von Natur Objekte des zerstreuten Geistes. Hm? deswegen die Objekte der Meditation, insofern man noch nicht die wahre Verwirklichung realisiert hat von dem überweltlichen Objekt, dann sind Bilder. Es sind Bilder, dass der Geist sich schafft. Und wenn man Shamatha übt, dann bleibt der Geist bei demselben Bild. Wenn man Vipassana übt, dann der Geist ändert die Bilder. Aber diese Bilder sind dann Geistesbilder. Das sind Bilder, das welche Bewusstsein? Mentales Bewusstsein schafft. Gehören dem mentalen Bewusstsein und lassen sich nicht, wir werden das im Abend dann lernen, lassen sie nicht von mentalem Bewusstsein trennen. So, wir werden lernen auch im Abend, eigentlich Bewusstsein hat drei Aspekte. Aspekt, das sich selbst zeugt, Zeugeaspekt, das heißt Swasambiti Dzucheng. Und dieser Aspekt ist die Grundbewusstsein. Die Grundbewusstsein ist die Bewusstsein, die speichert, so wie Bhavanga in Theravada, die speichert die früheren Erfahrungen, die wir haben, durch denen wir dann die Welt interpretieren. Dann dieser Aspekt von Selbstzeugnis, von dem Bewusstsein, es kann nicht erscheinen, getrennt von dem subjektiven und objektiven Aspekt. Das heißt Betrachter und das, was betrachtet wird, diese Betrachter und das, was betrachtet wird, sind also Erzeugnis von diesem selbstzeugenden Aspekt des Bewusstseins. Ist das klar? Das heißt, dass dieses Bild, das wir uns schaffen in der Meditation über Atmen, ist ein Konzept. Und wie wir gelernt haben, die Konzepte sind Parikalpita, sind fabriziert. Es erscheint, als ob es von draußen käme, aber in der Tat, es ist Bewusstsein selbst. Also, indem man meditiert, man dann schließt sich in dem Bewusstsein und dadurch dann kommt man in Prozess von Verfeinerung. Man dann trennt den Geist von den Eindrücken, von den fünf Sinnen und der Geist bleibt sozusagen zu Hause. Wenn der Geist zu Hause bleibt, entwickelt er die Fähigkeit zur Konzentration. Wenn er folgt die Impulsen, die von den fünf Sinnen kommen, welche Situation haben wir? Monkey Mind, Affengeist. Und man lernt das Prozess der Meditation, indem man diese Affengeist zähmt. Zähmung der Affengeistes ist die Voraussetzung der Meditation. Solange dieser Affengeist nicht gezähmt ist, in der Wahrheit, man ist nicht in Meditation, man vorbereitet die Bedingungen der Meditation. Ist das klar? Das werden wir auch im Abend lernen. Später. Und wenn der Geist die Fähigkeit, sozusagen zu Hause bleiben, entwickelt hat, was passiert? Eindruck von inneren und äußeren im Zustand von Samadhi, dann geht verloren und wegen dem Zustand von zwei Zuständen sind Voraussetzung für Samadhi. Wir haben von zwei Zuständen schon gesprochen, jetzt zwei andere Zustände. Erste heißt Prashrabdi. Was heißt Prashrabdi? Fing an, Zustand von Stille, Entspannung. Man kann es nicht auf Deutsch oder auf irgendwelche europäische Sprache in einem Wort setzen. Auch Chinesisch benutzt zwei Worte. Qing heißt leicht und An heißt still. In der Theravada-Tradition, Prashabdi ist verbunden mit Aspekt von Geschmeidigkeit, Mridu, Geschmeidigkeit, Mridu, was heißt Mridu? Weichheit, Leichtigkeit und einsatzbereit sein. Man kann es als Zustand von Entspannung, Klarheit und Leichtigkeit übersetzen. Also wenn der Geist dann durch diese Fähigkeit bei dem Meditationsobjekt zu bleiben, und Meditationsobjekt ist ein Bild, das Erzeugnis des Geistes ist, deswegen, es kommt von dem Geist selbst. Wenn man im Zustand von Meditation ist, im Zustand von Samadhi ist, dann man kann dasselbe Objekt, das man durch Meditation geschaffen hat, sehen, auch in der Grundlage des Geistes. Weil es von dort kommt. Und zweiter Aspekt heißt Sankara Upekha. Was heißt Sankara Upekha? Die Unparteilichkeit des Geistes. Der Geist haftet nicht an das, was angenehm ist und verweigert sich nicht gegen dem, was unangenehm ist. Das heißt Sankara Upekha. Was heißt Upekha? Gleichmut. Im Buddhismus, wir haben zwei Sorten von Gleichmut. Gleichmut im Sinne, dass die Empfindung ist nicht angenehm und auch nicht unangenehm. Neutrale Empfindung, das heißt Vedana, Upeksha. Und Unparteilichkeit des Geistes. Und das ist hier gemeint. Der Geist im Zustand von Gleichgewicht, Gleichmut, haftet nicht an das Angenehme und verweigert sich nicht gegen dem Unangenehmen. Das heißt Samskara Upeksha. Wenn diese Samskara Upeksha Singsha und Ching an, wenn der Geist hat diese zwei Aspekte, das heißt, er ist in sich selbst, dann geschieht Prozess von im echten Sinne von Shamatha und Vipassana. Diese Shamatha und Vipassana, streng gesagt, wir werden auch im Abend lernen, streng gesagt kann nicht geschehen, ohne diese zwei Aspekte. Wir haben erwähnt schon zwei Aspekte, nun zwei zusätzlich. Die erste zwei waren Isolierung von fünf Sinnen. Wie heißt das? Kaya Pratyahara ist okay, aber dann Kaya Viveka, Isolierung des Körpers und Isolierung des Geistes. Isolierung des Körpers ist, der Geist verfolgt nicht die Eindrücke von den fünf Sinnen. Und Isolierung des Geistes heißt, dass der Geist bleibt bei demselben Meditationsobjekt und denkt nicht an was früher war, sucht nicht nach Zukunft und bleibt in jetzigen Erfahrung von dem Meditationsobjekt. Dann kommt Versenkung zustande. Wenn es nicht der Fall ist, Versenkung nicht kommt zustande. Und wenn Versenkung nicht zustande kommt, dann die Voraussetzungen für Vipassana sind nicht da. Und jetzt haben wir das ganze Spektrum von dem Prozess von Meditation. Wir haben gesprochen von den vier Schritten. Diese vier Schritte sind die Schritte, die man durchgehen soll, wenn man Meditation über Atmen übt. Was war der erste Schritt? Zählen. Und in der Erklärung von Sutras, Zählen wird ausgedrückt durch welchen Satz? Einatmen und aus, achtsam einatmen und ausatmen. Das entspricht diesem ersten Stadium, das heißt Zählen. Aber man braucht nicht unbedingt Zählen. Zählen ist nur Mittel, damit der Geist bei dem Objekt bleibt. Also Ganana, Zählen ist erster Schritt. Voraussetzung dafür, dass der Geist bei dem Objekt bleibt. Und wenn der Geist bei dem Objekt bleibt, dann fängt wirklich die Meditation. Sonst, wenn der Geist nicht bei dem Objekt bleibt, keine Meditation kommt zustande. Deswegen erst Buddha erklärt, Satova Asasati, Satova Pasasati. Wenn man im jetzigen Moment, im früheren Moment, auch in Zukunft bleibt bei demselben Objekt, dann dieser Zustand führt zu was? Zweiter Schritt, Anugamana, verfolgen. Das heißt, dass jedes Atemzug von Anfang bis Ende wird von dem Geist verfolgt mit Klarheit, mit Wachheit. Und wird klar unterschieden. Jedes Stadium, Anfang, Mitte, Ende, erscheint mit Klarheit. Wir haben erklärt, Meditation passiert nur bei klaren Objekten. Wenn Objekt nicht klar ist, ist auch in der Tat keine wahre Meditation. Objekt von Shamatha und Vipassana muss unbedingt klar sein. Der Geist bleibt nur bei klarem Objekt. Wenn Objekt nicht klar ist, er geht anderswo. Hm? Ist das nicht so? Und wenn der Geist geht anderswo, das ist Affengeist, das ist keine Meditationsgeist. Also nachdem man die Fähigkeit durch Zählen oder durch sich selbst sagen, ich atme ein, ich atme aus, oder durch Mantra, Buddha, Buddha, wenn der Geist entwickelt, diese Fähigkeit bei dem Objekt zu bleiben, entwickelt er was? Kraft der Achtsamkeit. Wenn die Kraft der Achtsamkeit entwickelt wird, der Geist hat Fähigkeit, bei demselben Objekt zu bleiben und halt verfolgen. Und in der Theravada-Tradition, das ist verbunden mit Berühren. Verfolgen heißt Berühren. Hm? Warum verfolgen heißt berühren? Weil diese Nimitta-Zeichen von dem Meditationsobjekt erscheint bei dem Berührungspunkt oder Berührungsstelle. Hm? Punkt sollte man nicht sagen, weil wenn man sagt Punkt, man wird versuchen, sich fokussieren so, und dann der Geist wird nicht natürlich, wenn der Geist nicht natürlich ist, er wird sich wehren. Wenn der Geist sich wehrt, kommt man nicht in Meditation. Hm? Meditation muss unbedingt natürlicher Zustand werden, dann geschieht es. Also an dieser Berührungsstelle erscheint dann was heißt, die Schriften heißen das, Anapananimitta. Nimitta heißt Zeichen oder Bild. Bild von dem Atmen. Das wahre Atmen, das man in der Meditation verfolgt, ist nicht das, was man eigentlich mit Körper, wie weiß man, dass man atmet? Mit Körperbewusstsein und mit mentalem Bewusstsein. Hm? Diese zwei sozusagen kommen zusammen im selben Prozess von Wahrnehmung. Wenn der Geist zerstreut ist und wenn Einatmen, Ausatmen grob ist, dann dieses Körperbewusstsein in Wahrnehmung von Einatmen und Ausatmen ist im Vordergrund. Wenn die Konzentration geschieht und wenn Weisheit geschieht, dann dieses Körperbewusstsein geht im Hintergrund und mentale Bewusstsein geht im Vordergrund. Und dann fängt der Prozess der Verfeinerung. Wenn was nimmt mentale Bewusstsein wahr? Hitze, Kälte, Hitze bei Ausatmen, Kälte bei Einatmen, Druck. Wenn Atmen grob wird, diese sind im Vordergrund. Wenn Atmen feiner wird, dann die gehen im Hintergrund. Deswegen muss man sehr klar erkennen, wird auch in den Schriften erklärt, besonders in Kientai, wie erscheint Atmen, das das passend hier Samadhi. Wie wird es wahrgenommen? Wird genau erklärt. Erst Atmen wird weich. Atmen, das nicht passend ist für Samadhi, ist grob, nicht weich. Wenn Atmen, die Wahrnehmung von Atmen wird Wahrnehmung von Weichheit, dann Konzentration kann geschehen. Wenn es grob wird, die Konzentration wird nicht geschehen. Die Voraussetzungen sind nicht da. Zweite Voraussetzung, dieses Einatmen und Ausatmen. In diesen Durchgang durch den Körper, es begegnet keine Hindernis, es ist fließend. Wenn es nicht der Fall ist, keine Voraussetzung für Samadhi an Atmen. Der Geist, der Atmen in Durchgang durch den Körper, dann begegnet keine Hindernisse. Es ist fließend. Alles, was man muss man auch im täglichen Leben immer üben. Nur dann man kann sagen, dass man ein Yogi ist. Alles, was man erlebt mit Achtsamkeit, ist fließend. Wenn man geht mit Achtsamkeit, wird sehr schön fließend. Wenn man geht ohne Achtsamkeit, sieht es ganz anderes aus. Experimentieren Sie an sich selbst. Wenn man spricht mit Achtsamkeit, die Sprache wird fließend und wird sehr konsequent. Wenn man spricht ohne Achtsamkeit, die Sprache wird alles durcheinander. Genauso, wenn man atmet mit Achtsamkeit, mit einem achtsamen Geist, Atmung wird anderes. Atmung dann fängt an, sich ändern. Es wird feiner. Die Grobheit geht weg. Es dann die Hindernisse im Körper werden beseitigt. Und da, dann schafft man mit dem Atmen, das ist äußere Bedingung für Sammlung, dann schafft man die Bedingungen für Sammlung. Schon an Qualität von Atmen kann man erkennen, ob die Bedingungen für Sammlung da sind oder nicht. Wenn sie da sind, dann auf Grundlage von Achtsamkeit, Atmen wird weich, und begegnet keine Hindernisse in dem Körper. In diesem Zustand dann, was passiert? Dann Verfolgung von dem Atmen. Verfolgung von dem Atmen wird erklärt, in der Theravada-Tradition zusammen mit Berührung. Und Beispiel dafür, wer sich erinnert, haben Sie gelesen, die Kudimaga? So wie zwei, wenn Sie in Indien oder in Sri Lanka leben, noch heute, wie fällt man die Bäume? Mit Säge, große Zähne. Auf den beiden Seiten gibt es Seile und zwei große Männer ziehen an die Seile. Und so fällt man die Bäume. Jetzt dann, nachdem man Baum gefällt hat, dann wollen sie die, wie sagt man, Planks, die Mopan. Blätter? Nein. Brett, Brett, ah ja, Brett. Dann, wie machen sie die Bretter? Hm? Wieder hm? Zwei Männer so. Na, genauso macht, wenn man nach der Theravada-Methode meditiert, der Meditierende macht genauso. Hm? Er bleibt da bei der Nasenspitze oder bei oberen Lippe. Hm? Und da verfolgt er die zwei Männer, die mit der Säge arbeiten, dann sie verfolgen nicht die Säge so. Hm? Sie bleiben an einer Stelle konzentriert und dann können sie ihre Arbeit zu Ende bringen. Hm? Und die Zehe wird nicht wackeln. Hm? Genauso der Meditierende, nachdem er diesen Platz von Berührung sehr klar erkannt hat, an obere Lippe oder an Nasenspitze, dann er verfolgt diese Einatmen und Ausatmen Bewegung an derselben Stelle. Das heißt verfolgen. Jetzt sie lernen die Meditation nach der Yogacara-Methode, dann es geschieht im ganzen Körper. Hm? Dann diese Anapana Nimitta, Zeichen von dem Atmen, erscheint im ganzen Körper. Wir lernen so, indem wir auch Qigong machen. Und wir wollen später, wenn sie Fortschritte machen, sie können diese Meridianen dann sich visualisieren. Hm? Die gehören zu Prana, pranischem Körper. Und wenn sie, jetzt machen sie schon diese Übung, dann sie können spüren, diese Prana zwischen den Handflächen, ja? Na prima. Diese Prana zwischen den Handflächen gehört zu Laukung. Hm? Dieser Punkt Mitte. Dann wenn sie sich konzentrieren, dann werden sie sehen, diese Laukung, dieser Akupunkturpunkt da, er atmet ein und atmet aus. Atmet ein und atmet aus. Atmet ein und atmet aus. So, wenn sie, das ist Lunge, sie können dann später visualisieren, also das ist ein langer Prozess. Wenn sie das gemacht haben und gemeistert haben, dann wenn sie Kung Fu lernen, wird ganz andere, oder die Kampfkünste, dann diese Meridian fängt an hier, sie können dann visualisieren die einzigen Punkte, hier. Und dann sie sehen, dass sie saugen, atmen ein und aus, ein und aus, ein und aus. Wenn sie sich verbinden, dann haben sie den Meridian von Lunge. Hm? Alles geschieht auf pranischem Körper. Die Chakras sind auch im pranischen Körper. Die auch dehnen sich und schränken, dehnen sich und schränken. Hm? Das ist Vorteil von dieser Methode. Mit der Theravada-Methode kommen Sie nicht dazu. Hm? Grobe Körper heißt Aharakaya. Körper, das durch Brot und so weiter genährt ist. Und pranische Körper ist Körper, das dann mit dem Ganzen verbunden ist. Prana ist überall. Sogar die Erde atmet. Aber wir, indem wir in Ignoranz leben, wir sehen das nicht. Bäume auch atmen, wenn sie diese Fähigkeit entwickeln von Sensitivität gegenüber Prana. Sie können spüren, wie Baum, fragt man, haben Sie mal experimentiert? Wenn Sie Baum umarmen, aber nicht berühren, spüren Sie genauso wie bei Laukum. Wunderbare Sache, diese Welt ist schon Rheinland. Aber wegen unserer Ignoranz, wir sehen das nicht. Ist das nicht so? Und diese pranische Körper ist dann Körper von feiner Energie. Und wie wir gesagt haben, diese feinere Energie ist mit dem Geist verbunden. Die Wissenschaft glaubte bis moderne Zeit, dass Materie und Geist sind getrennt. Jetzt, obwohl Wissenschaft glaubt es nicht mehr, die Menschen glauben es sehr, sehr fest, weil sie bleiben bei Aharakaya. Sie sind nicht bewusst von Pranakaya. Nicht bewusst von pranischem Körper. Und der Geist bewegt sich auf Grundlage vom pranischen Körper. Wenn der pranische Körper nicht da ist, der Geist kann sich nicht bewegen. Das ist die enge Verbindung zwischen Geist und Materie. Dann der Vorteil von dieser Meditation ist, dass man bekommt allmählich, es ist lange Prozess, Sensitivität über diesen pranischen Körper. Dann diese Welt wird nicht mehr zweidimensional, wird dreidimensional und sogar vierdimensional, wie dann Bewusstsein ändert sich auch. So, wir kommen zurück zur Methode. Dann diese Verfolgung von Einatmen und Ausatmen ist ausgedrückt in der Tradition durch drei Übungen. Erste zwei haben wir schon erklärt, aber eigentlich dritte Übung ist die wahre Verwirklichung von Prozess und Verfolgung von Atmen. Und da dann erscheint die Shamatha Nimitta. Damit man in Versenkung hineingeht, braucht man sogar in Vipassana hineingeht, braucht man Shamatha Nimitta. Shamatha Nimitta ist dieses mentales, klares mentales Bild von dem Objekt der Meditation. Wenn dieses Bild nicht da ist, dann streng gesagt, man geht nicht in Shamatha und Vipassana hinein. Dann, was war erste und zweite Übung? Wer kann sich erinnern, alle haben geschlafen. Dann ich rede für mich selbst dann. Die Übung. Anapanasati ist erklärt in den Schriften durch 16 Übungen. Erste vier gehören Achtsamkeit über Körper. Zweiter vier, Achtsamkeit über Empfindung. Dritter vier, Achtsamkeit über Geist. Und vierter vier, Achtsamkeit über Geistesgeist. Und wir bleiben jetzt bei Achtsamkeit am Körper gerichtet. Und was ist erste Übung? Wenn ich lang einatme, bewusst lang einatme, bin ich bewusst, dass ich lang einatme. Und dann, wie geht es weiter? Ausatme, nicht überspringen. Dann erst die Übungen wiederholen. Jetzt Prüfung. Das ist dann die Methode, die wir jetzt lernen. Aber bleiben wir bei einfachen Erklärungen. Prima. Zwei haben wir geschafft und jetzt kommt dritte. Und dritte ist, wer weiß, Kaya Sankara Patisamvedi Asasisamiti Sikati. Kaya Sankara Patisamvedi Pasasisamiti Sikati. Was bedeutet das? Kaya Sankara heißt Formation des Körpers. Formation des Körpers ist ein anderes Wort für Einatmen und Ausatmen. Wir haben schon erklärt. Haben wir erklärt? Wir haben auch Beispiele gegeben. Welche Beispiele? Karre, Ochse und Kutsche hat man, die auf der Karre sitzt. Kutsche, ja. Wer ist Ochse? Atmen. Die Formation des Körpers. Auch Prana. Prana ist die Feinheit des Atmens. Und also wir haben den, wer ist der Kutscher? Der Geist. Und die Karre, da haben wir hier diese Karma geschaffene Körper, ist die Karre. Diese alte Karre, auf diese alte Karre, oder in diese alte Karre sitzt ein Kutscher, der Geist. Und er zieht von dem Ochs, und so funktionieren wir, so gehen wir hin und her. Deswegen dieses Atmen oder Prana formiert uns unsere Bewegungen. Deswegen Atmen heißt Körperformation. Und ich lerne, also Prozess von Lernen, ist Prozess von Verfeinerung. Ich lerne, diese Formation des Körpers wahrnehmen. Ich lerne einzuatmen und auszuatmen. In diesem Stadium dann erscheint Shamatha Nimitta. Dieses klare mentale Bild von dem Meditationsobjekt. Und dieses klare mentale Bild von dem Meditationsobjekt ist dann Objekt der Versenkung. So sobald es nicht da klar erscheint, kommt man nicht in Versenkung. Damit man die Sphäre der Wahrnehmung, die definiert ist durch fünf Sinnen, verlässt und kommt in Sphäre von feinen Erscheinungen, wo man nicht mehr von den fünf Sinnen beeinflusst wird, muss dieses Bild, feines Bild, das heißt Shamatha-Bild, sehr klar zum Ausdruck kommen. Wenn es nicht klar zum Ausdruck kommt, kommt man nicht in Versenkung, kommt man nicht in Jhana, nicht möglich. Jetzt wenn Sie atmen, im ganzen Körper verfolgen, wo immer der Geist im Körper hineingeht, dort erscheint dann das klare Bild. Wenn Sie gute Konzentration haben, wo immer Sie sich im Körper konzentrieren, erscheint Licht. Wenn Sie sich im ganzen Körper konzentrieren, erscheint Licht überall. Wenn Sie sich auf einen Punkt, Meridianpunkt konzentrieren, erscheint Licht da. Indem Sie sich hier konzentrieren, erscheint da. Warum? Wir haben schon gesagt, Prana ist das Pferd und der Reiter ist der Geist. Wo immer der Geist hineingeht, dort fließt dann Prana hinein. Indem man Atemzüge auf derselben Berührungsstelle betrachtet, lange Zeit, der Geist bewegt sich nicht, dann dieses Platz, wo man einatmen und ausatmen betrachtet, dann schafft, wird zusammen erfahren mit Licht oder mit Farbe. Das ist dann Shamatha Nimitta, Zeichen von Shamatha, Zeichen von bedeutet Shamatha. Shamatha von dem Sanskrit-Wort Sham, was bedeutet Sham? Peace. Auf Englisch, wie sagt man auf Deutsch? Frieden ist nicht genau Frieden. Wie sagt man zu Stille, zu Stille. Zeichen der Stille, das ist nicht so gut. Kann man besser ausdrücken. Zeichen von Fähigkeit des Geistes zu beruhigen. Beruhigen kann man sagen. Wenn er sich nicht bewegt, er ist verfeinert und still, beruhigt. Und diese Zeichen von Beruhigung entsteht, sich konzentriert, zusammen, dann Berührung wird, kommt zusammen mit Licht oder Farbe erscheinen. Das ist Zeichen dafür, dass man entwickelt die Fähigkeit von Sammlung. Dann vierte Übung, das ist vierte Übung, Pasambayam kaya sankaram asasami tisikati, Pasambayam kaya sankara pasasami tisikati. Das haben wir gesagt, platzieren. Der Geist und das nicht mehr zerstreut und bleibt bei dem zerfeinten Bild. Und dann verlässt er die Eindrücke von den fünf Sinnen und schließt sich in sich selbst, in dem zerfeinten Bild, das er erzeugt hat. So, dann wir haben vier Schritte: zählen, verfolgen, berühren und platzieren, kann man sagen. Die haben wir erklärt, die vier Übungen haben wir auch erklärt. Wenn Sie sie richtig verstanden haben, dann Sie können Sie zu Vipassana gehen oder in Versenkung gehen. Und damit machen wir Schluss für heute. Am Morgen erklären wir ein bisschen weiter mit anderen Aspekten. Hier mit dem Aspekt von Meditation auf den ganzen Körper. Mit dem Zwischenatmen, das wir erklärt haben. Jetzt verlassen Sie sich an eigene Labor und erfahren Sie sich, ob es so funktioniert, wie es erklärt ist. Aber damit Sie es erfahren, müssen Sie sich Mühe geben. Ohne Mühe wird es nicht kommen. Wenn es kommt, nicht sich aufregen lassen, immer daran denken, Zustand von Sammlung ist Zustand von Sankhara Upekkha, Zustand von Unparteilichkeit des Geistes. Wenn irgendwelche Lichter kommen, Farben kommen, bessere Zustände, Glückseligkeit, Trance, nicht sich beeinflussen lassen, immer im Zustand von Sankhara Upekkha bleiben. Gleichmut. Nur dann, dieser Prozess von Verfeinerung kann tiefer und tiefer gehen. Sonst nicht. Okay, dann machen wir Pause und wie immer zwei Meditationen. Irgendwelche Fragen noch? Und jetzt dort gab es irgendwelche Fragen. Was wollten Sie fragen? Bis die Voraussetzungen da sind. Wenn sie nicht da sind, wird es nicht zustande kommen. Auch wenn man 100 Jahre meditiert hat, wird es nicht zustande kommen. Wenn die Voraussetzungen da sind, kommt es gleich. Zeit spielt keine Rolle. Wenn man mit Zeit rechnet, das ist verwirrter Geist, ist nicht ein Meditationsgeist. Wenn die Voraussetzungen da sind, kommt auf natürliche Weise, man braucht sich nicht bemühen. Wenn die Voraussetzungen da sind, nicht da sind, kommt es nicht. Auch wenn man meditiert die 300 Kalpa. Deswegen, Meditation ist mit Weisheit verbunden. Man muss verstehen, was man macht. Dann kommt es. klar. Wenn man nicht versteht, was man macht, kommt es nicht. Dann müssen wir klar verstehen, was da erklärt wird, und zu sich gehen, in eigenes Labor, und sehen, wie das funktioniert, ob es wirklich so ist. Deswegen muss man sehr, sehr achtsam hören und dann im eigenen Labor das untersuchen, ob es wirklich so ist. Ist das nicht so? Na gut, dann machen wir eine kleine Pause.